Zug erzählte mir einer, er habe von einer Hütte aus einen an hoher Bergwand Kletternden durch sein Glas beobachtet. Plötzlich habe der Kletternde verzweifelt zu winken begonnen. Ausgesehen habe er wie ein Flatternder, der fliegen wollte, und sei dann in der Tiefe verschwunden. Erst Sekunden nach dem Sturz sei winzig, aber deutlich der Hilfeschrei in der Hütte angekommen. Ob nicht das Beste, was aus der Höhe der Philosophie zu uns heruntertönt, diesem verspäteten Schrei gleicht? Im Radio ein Überlebender aus Warschau. Da konnte man lernen, was man nicht darf, nämlich das Unsägliche und unsingbar Grauenhafte in ein Konzertstück verwandeln. Adornos Diktum, nach Auschwitz könne man kein Gedicht mehr schreiben, wobei er mit können dürfen meinte, Schönberg hat für dieses Nicht-Dürfen offenbar nicht das mindeste Gespür gehabt. Denn er hat das Unerlaubte getan und darüber hinaus in einem Augenblick, in dem der Rauch über dem Ghetto sich noch nicht gelegt hatte. Überdies, da bei den schon im Pierrot unausstehlichen Sprechsingsang verwendet und damit das Stück über das neueste Grauen in ein Modeereignis verwandelt, übrigens in ein avantgardistisches, dessen Avantgardismus auch damals schon demodé war. Platziert war die Aufführung zwischen Paulinis G-Dur-Konzert und dem Feuervogel und wurde wie diese einhellig applaudiert. Niemals habe ich einen schändlicheren Applaus gehört. Er war ein Wiedergutmachungsapplaus. Die Söhne der Mörder beklatschen die Leichen der von ihren Eltern Ermordeten. Kulturleben nennt man so etwas. Mehr ist nicht hier. Kein Nagel an den Wänden, kein Sessel, kein Tisch, keine Bank, nichts. Nichts, keine Betten, keine Strohsäcke, nur Leiber sind hier. Das sind die Verlorenen, die haben Fetzen an sich in allen Farben. Auch ein paar Decken liegen herum, darunter die Leiber. Dann sind Mützen da. Tuchfetzen ohne Gestalt, ein paar Blechnäpfe, einige Löffel, vielleicht noch andere Habe zusammengelesen vom Schutt und Abfall, sonst nichts. Aber Angst ist da. Dicht aneinander geschmiegt lebende Angst in vertrockneten und in aufgedunsenen Leibern. Hass und Verzweiflung, aber mehr noch Angst, die nicht sterben will, auch wenn sie gepeitscht wird. Und ein Grinsen ist hier, das sich in verlorenen Schlaf verwandelt hat, und ein Hoffen, das sich in der Verwesung noch regt. Vielleicht erliegt die Hoffnung nicht der Verwesung und kämpft mit der Angst. Von außen kommt ein Lichtschimmer, denn weit im Kreis um die Hütten herum ist ein Netz gespannt aus vielen stachelbewehrten Drähten, in denen fließt elektrischer Strom. Betonpfeiler tragen die Drähte. Ruhig laufen sie hin und trennen die Angst von der Angst. Denn überall ist Angst. Es ist kein Unterschied mehr. Die Angst wird nicht von den Drähten verschlossen. Die Angst ist jenseits und diesseits der Drähte. Auch in den Drähten ist Angst. An den Betonpfeilern stecken starke Lampen. Die leuchten in der Nacht und wohnen einsam in der Stille ihres Lichtes, das niemandem leuchtet, der dieses Lichtes wahrhaftig bedürfte. Aber das Licht hat ein schützendes Wesen, das auch von der Angst nicht verzehrt werden kann. Denn es besiegt die Angst. Das Licht leuchtet den bewaffneten Burschen, die auf den Wachtürmen hocken und keine Ruhe haben. Doch kein Angriff ist zu befürchten. Niemand will die Angst da drinnen besiegen. Hier ist sie geborgen. Keiner will sie vermindern. Nein, die Gewehre auf den Türmen sind nicht nach außen gekehrt, um die Angst vor einem äußeren Verderben zu beschützen. Die Läufe der Waffen spähen nach innen, damit die Angst hier stets die gleiche Angst bleibt. Das Licht leuchtet in die Angst, und die Angstbeladenen sind die Feinde, die der Eroberer mit dem Stacheldraht eingefriedet hat, damit keiner ihm entflieht, denn vielleicht können sie ihn retten, weil auch der Eroberer jetzt in Angst und Not ist, Er hat fast alles verloren, worum er an allen Fronten gekämpft hat. Es ist alles zerschlagen und öde geworden. Und die Angst weiß, dass ihr Zwingherr verspielt hat. Aber der hält noch die Angst zusammen, die er aus bald allen Ländern eines Erdteils geraubt hat. Und da diese Länder vom Eroberer schon frei sind, wartet noch die verschleppte Angst hinter den Drähten. Sie hört die Schläge von der Eisenbahnschiene, sie sieht das arme Blut mit Verwesung vermischt, sie fühlt die alternden Schweren und von Peitschenhieben die Striemen. Sie schmeckt den bitteren Speichel und riecht den ätzenden Steinstaub, und alle wissen, dass es ein Ende ist. Die Zeit hat sich aufgelöst, aber das Ende ist nah. Ich erinnere mich eines Winterabends, als wir uns nach der Arbeit im schlechten Gleichschritt unter dem entnervenden Links 234 der Kapos vom IG Farbengelände ins Lager zurückschleppten und mir an einem halbfertigen Bau eine aus Gott weiß welchem Grunde davor wehende Fahne auffiel. Die Mauern stehen sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen, murmelte ich assoziativ mechanisch vor mich hin. Dann wiederholte ich die Strophe etwas lauter, lauschte dem Wortklang, versuchte dem Rhythmus nachzuspüren und erwartete, dass das seit Jahren mit diesem Hölderlin-Gedicht für mich verbundene emotionelle und geistige Modell erscheinen werde. Nichts. Das Gedicht transzendierte die Wirklichkeit nicht mehr. Da stand es und war nur noch sachliche Aussage. So und so, und der Kapo brüllte links, und die Suppe war dünn, und im Winde klirren die Fahnen. Schauer des antiken Dramas wehten uns an, als wir lasen, wie der Mörder Grünspan, wäre sein Name Horst Wessel, so hieße er, Held, seinen deutschen Schlechtern in die Hände lief. Der junge Jude, der an einem Einzelnen das Verbrechen rächen zu können glaubte, das von Tausenden an seinen Volksgenossen begangen wird, saß zur Zeit des französischen Waffenstillstandes im Gefängnis. Vor der Vorstellung, was nun, wenn erst einmal die Deutschen einzögen, den Häftling erwarten müsse, überkam sogar seine Kerkermeister ein Grauen. Der Polizeichef der Stadt, in der das Gefängnis lag, verfügte seine Entlassung. Grünspan sah sich plötzlich im Trubel der Niederlage als freier Mensch auf der Straße. Wie war ihm da? In den Ohren hatte er den Schritt der Anmarschierenden, aus den Mienen las er die Gewissheit ihres Einzugs. Und da stand er nun mit seinem Gesicht, nach dem Millionen Häscher fahndeten, mit seinem Ausweispapier, auf dem sein Name brannte wie ein Schuldmal auf der Stirn. Er taumelte vorwärts, zurück. Einem Mann, der aus einem sicheren Panzerauto mit einem Mal in einem Wald abgesetzt wird, wo rudelhungriger Wölfe der Beute entgegenheulen, konnte nicht anders zumute sein. Die Gestapo-Wölfe waren da, unsichtbar und greifbar, hier, dort, in jedem Winkel. Der junge Grünspan lief und wusste nicht, wohin. Dann begann die Taumeljagd eines neuen Orest. Von Gefängnistür zu Gefängnistür im Lande schleppte sich der entlassene Sträfling um Einlass winselnd, nach der Kerkerzelle flehend, wie vor geheiligte Türen. Man verstand ihn nicht und wies ihn ab, bis sich doch ein Gefängnis seine erbarmte und ihn wieder hinter Schloss und Gitter brachte. Und von da wurde er nun von den Deutschen abgeholt. Eine Psychose, sagten die französischen Berichte, die das unbegreifliche Gebaren des jungen Mörders, seine Flucht in den Kerker, zu erklären suchten. Psychose? Eine billige Benennung. Nehmen wir sie aber an, dann müssen wir gestehen, dass wir alle an des jungen Grünspan-Psychose kranken. Wir alle würden uns gegebenenfalls heute in einem fremden Kerker sicherer fühlen, als alleingelassen auf weiter Flur, wenn der Schleichschritt der Nazis näher kommt. Und selbst die Guillotine verlöre für uns die Schrecken gegen das deutsche Fallbeil. Die Psychose des jungen Grünspan ist mit einem verständlicheren Wort zu übersetzen: Grauen. Aus diesem Grauen erwies er, der Mörder der sterbenden französischen Republik, die letzte Loyalitätsbezeigung, die ihrem humanen Geist noch zuteil werden durfte, schrie bei den rechtmäßigen Strafern des Mordes um Schutz gegen die Irinien mit dem Hakenkreuz. Dann kamen sie doch und holten ihn ab. Darüber, was ihn jetzt erwartet, lässt unsere Vorstellung einen schwarzen Vorhang fallen. Wir beklagen nur sein Los, das ihm verwehrte, statt deutschen Volksgenossen afrikanischen Menschenfressern in die Hand gefallen zu sein. Nur wen ein tiefes, fast möchte man sagen, ein liebevolles Verlangen nach innerer Offenheit und äußerer Deutlichkeit bewegt, darf über einen Frieden Israels mit dem deutschen Volk sprechen. Erst diese Wahrhaftigkeit, in der sich Denken und Reden zu bestimmtem einen, sodass für Hintergedanken und Ausflüchte kein Raum bleibt, berechtigt hier zu bejahen oder zu verneinen, zu erhoffen oder zu bezweifeln. Dass diese Ehrlichkeit, um auch diesen Ausdruck zu gebrauchen, in der das Intellektuelle und das Moralische zusammenwachsen, in jenen 12 Jahren und in den Jahren, die sie vorbereitet hatten, weithin zerstört wurde, darunter haben die, die zu den Vernichtungen hinausgestoßen wurden, vielleicht am schwersten gelitten. Man kann fragen, was früher war, das Schwinden der Sachlichkeit oder das Schwinden der Menschlichkeit. Aber beide hängen zusammen, das eine bewirkt immer das andere. Man vergisst zu oft, welche menschliche Gefahr der Mangel an Sachlichkeit bedeutet. In der gelben Theologie und der gelben Philosophie jener Jahre ist mehr noch als die Wissenschaft zerstört worden. Ihr Halbdunkel war bedrückender als das Dunkel, das schließlich kam. Wer nach dem Frieden fragt, sollte sich daher auch vor der Sentimentalität hüten, in der das Halbdunkel sich des Gefühls bemächtigt. Mag es die Sentimentalität der Zuneigung oder die der Ablehnung sein. So harmlos oft ist, womit sie beginnt, was aus ihr folgt, ist meist ein Unwahres. Wer mit Juden in fast allen Erdteilen gesprochen hat, der weiß, wie mannigfach und widerspruchsvoll ihre Empfindungen sind, auch die gegenüber Deutschland. Aber er weiß auch, dass ein Gefühl kaum anzutreffen ist, der Hass. Was da ist, kann am ehesten, und diesem Wort wird man nicht ausweichen dürfen, Verachtung genannt werden. Sie ist das Gefühl, das einst auch die in Deutschland duldenden Juden erfasst hatte. So befremdlich es zunächst klingen mag, es gibt eine Verachtung auch für die Tüchtigkeit und es muss sie geben können, wenn es einen Respekt vor der Tüchtigkeit geben soll. Es ist bekannt, dass Menschen, die unter Befehl handeln, der furchtbarsten Taten fähig sind. Wenn die Befehlsquelle verschüttet ist und man sie zwingt, auf ihre Tat zurückzublicken, erkennen sie sich selber nicht. Sie sagen, das habe ich nicht getan, und sie sind sich keineswegs immer klar darüber, dass sie lügen. Wenn sie durch Zeugen überführt werden und ins Schwanken geraten, sagen sie noch, so bin ich nicht, das kann ich nicht getan haben. Sie suchen nach den Spuren der Tat in sich und können sie nicht finden. Man staunt, wie unberührt von ihr sie geblieben sind. Das Leben, das sie später führen, ist wirklich ein anderes und von der Tat in keiner Weise gefärbt. Sie fühlen sich nicht schuldig, sie bereuen nichts. Die Tat ist nicht in sie eingegangen. Es sind Menschen, die sonst sehr wohl dazu imstande sind, ihre Handlungen abzuschätzen. Was sie aus sich heraus tun, hinterlässt bei ihnen die Spuren, die man erwartet. Sie würden sich schämen, ein unbekanntes und wehrloses Geschöpf, das sie nicht herausgefordert hat, umzubringen. Sie empfinden Ekel davor, irgendwen zu foltern. Sie sind nicht besser, aber auch nicht schlechter als die anderen, unter denen sie leben. Mancher, der sie aus täglichem Umgang intim kennt, wäre bereit, einen Eid darauf abzulegen, dass man sie zu Unrecht beschuldigt. Wenn dann die lange Reihe der Zeugen aufmarschiert, der Opfer, die sehr wohl wissen, wovon sie reden, wenn einer nach dem anderen den Täter erkennt und ihm jede Einzelheit seines Verhaltens ins Gedächtnis zurückruft, da wird jeder Zweifel absurd und man steht vor einem unauflöslichen Rätsel. Es ist für uns kein Rätsel mehr, da wir die Natur des Befehls kennen. Für jeden Befehl, den der Täter ausgeführt hat, ist ein Stachel in ihm zurückgeblieben. Aber dieser ist so fremd, wie der Befehl selber war, als er erteilt wurde. Wie lange auch der Stachel im Menschen haftet, er assimiliert sich nie, er bleibt ein Fremdkörper. Es ist zwar möglich, wie an anderer Stelle gezeigt worden ist, dass mehrere Stacheln sich zusammenschließen und zu einem neuen, monströsen Gebilde im Betroffenen weiterwachsen, aber immer bleiben sie deutlich von ihrer Umgebung abgesetzt. Der Stachel ist ein Eindringling, er bürgert sich niemals ein. Er ist unerwünscht, man will ihn los sein, er ist, was man begangen hat, er hat, wie man weiß, die genaue Gestalt des Befehls. Als fremde Instanz lebt er im Empfänger weiter und nimmt ihm jedes Gefühl von Schuld. Der Täter klagt sich nicht selber an, sondern den Stachel, die fremde Instanz, den wahren Täter sozusagen, den er immer mit sich herumträgt. Je fremder einem der Befehl war, umso weniger Schuld fühlt man seinetwegen, umso deutlicher für sich abgesetzt besteht er als Stachel weiter. Er ist der immerwährende Zeuge dafür, dass man es nicht selber war, der dies oder jenes getan hat. Man empfindet sich als ein Opfer und hat darum für das wahre und eigentliche Opfer überhaupt kein Gefühl. Es ist also wahr, dass Menschen, die unter Befehl gehandelt haben, sich für vollkommen unschuldig halten. Wenn sie imstande sind, ihre Lage ins Auge zu fassen, mögen sie etwas wie Staunen darüber empfinden, dass sie einmal so vollkommen unter der Gewalt von Befehlen standen. Aber selbst diese einsichtige Regung ist wertlos, da sie sich viel zu spät meldet, wenn alles längst vorüber ist. Was geschehen ist, kann wieder geschehen. Ein Schutz gegen neue Situationen, die der alten aufs Haar gleichen, bildet sich in ihnen nicht aus. Sie bleiben dem Befehl wehrlos ausgeliefert, seiner Gefährlichkeit nur sehr dunkel bewusst. Im klarsten Falle, der zum Glück selten ist, machen sie aus ihm eine Fatalität und setzen dann ihren Stolz darein, dass blind mit ihnen umgesprungen wird, als gehöre ein besonderes männliches Wesen dazu, sich in diese Blindheit zu ergeben. Von welcher Seite immer man ihn betrachtet, der Befehl in seiner kompakten, fertigen Form, wie er sie nach einer langen Geschichte heute hat, ist das gefährlichste einzelne Element im Zusammenleben von Menschen geworden. Man muss den Mut haben, sich ihm entgegenzustellen und seine Herrschaft zu erschüttern. Es müssen Mittel und Wege gefunden werden, den größeren Teil des Menschen von ihm freizuhalten. Man darf ihm nicht erlauben, mehr als die Haut zu ritzen. Aus seinen Stacheln müssen Kletten werden, die mit leichter Bewegung abzustreifen sind. Ein Einwohner der Stadt Minsk in Polen, der sich wenig um die Welt kümmerte, machte sich eines Tages durch Bemerkungen über Italien verdächtig und wurde darauf in Haft genommen. Bekanntlich ist man längst davon abgekommen, Vulkanausbrüche auf Vorgänge in der Erdrinde zurückzuführen. Man bezieht jetzt einfach alles auf Brandstiftung. Nun brannte damals wieder der Vesuv und alles fragte, wer hat ihn angesteckt. Man fand bei dem Minsker, der sich scheu zurückzog und zu Nachbarn äußerte, ihnen ginge der Ausbruch des Vesuvs nichts an, einige völlig ausgeleerte Streichholzschachteln, dazu große Massen noch unverbrannten Zeitungspapiers. Er konnte sich weder über die verbrauchten Streichhölzer noch über seine Pläne mit dem Zeitungshaufen genügend ausweisen. Unter Kreuzerhör gestand er schließlich, den Brand angestiftet zu haben. Warum? Aus wissenschaftlichem Interesse. Er befasse sich mit Fernzündung. Er habe schon öfter versucht, den Vesuv oder einen anderen Vulkan von Minsk aus anzustecken, es sei ihm nie gelungen. Erst jetzt hätte er aus Zeitungen erfahren, dass es ihm geglückt sei. Man forschte nach und es stellte sich heraus, dass er sich wirklich bei Begehung der Tat in Minsk aufhielt. Wie er es angestellt hatte, wollte er nicht angeben. Er sagte, man könne zu viel Unheil damit anrichten. Die Zentralbehörde des Zaren in Petersburg mit Posadowski und Stokowski an der Spitze ordneten darauf an, über den Vorfall zu schweigen, aus politischen Gründen und weil Italien in Zukunft allemal Schadensersatzansprüche an Russland stellen könnte, wenn der Vesuv ausbrach. Man entließ darauf den Mann aus der Haft. Er musste sich verpflichten, sich für seine weiteren Versuche an entferntere Vulkane etwa im stillen Ozean zu halten. Man wies ihm eine bestimmte Gruppe Vulkane zu. Der Vulkan brannte nach der Brandstiftung noch wochenlang. Später rauchte er nur. Auch der Minsker ging um diese Zeit, wie man feststellte, zum Rauchen über. Allmählich geriet die Sache in Vergessenheit. Der Mann selber machte andere Versuche, da ihm diese nichts einbrachten. Er siedelte nach Smolensk, darauf nach Poltawa über. Zuletzt lebte er an der Beresina. Er hatte, wie ihr angab, das Projekt, berühmte alte Schlachten rückgängig zu machen. Keiner weiß, zu welchem Zweck. Er war ein tief versponnener Einsiedler. Man empfindet es als Erleichterung von einer bedrückenden Sorge, wenn man im Fall des deutschen Volkes sieht, dass der Rückfall in nahezu vorgeschichtliche Barbarei auch ohne Anlehnung an irgendeine fortschrittliche Idee vor sich gehen kann. Auf dem Parkett bildeten sich kleine Pfützen. Das Rollen hatte zugenommen und klang näher. Die meisten Gäste hatten sich inzwischen aufgerichtet und mit ihren bei Kerzenbeleuchtung aschfahlen Gesichtern saßen sie wie in geduldiger Erwartung eines Bildners, der sie in Posen letzter, euphorischer Fassung für eine bewundernde Nachkommenschaft verewigen werde. Ich aber stand auf und sagte, ich gehe, leise genug, um die Musiker nicht zu verletzen, aber laut genug, um den anderen Gästen zu bedeuten, dass ich mutig genug war, mein plötzlich wach gewordenes Gefühl der Distanz einzugestehen. Auf dem Fußboden stand nun ein fast gleichmäßig verteilter Wasserspiegel. Obgleich ich beim Hinausgehen auf Zehenspitzen trat, wurden meine Füße nass und ich konnte es auch nicht vermeiden, dass, während ich vorsichtig meinen Weg bahnte, einige Abendkleider mit Wasser bespritzt wurden. Aber dieser Schaden war ja nun in Anbetracht dessen, was bald kommen würde, unerheblich. Wenige der Gäste würdigten mich unter kaum gehobenen Lidern eines Blickes, aber das war mir gleichgültig, ich gehörte nicht mehr dazu. Als ich die Flügeltür öffnete, stürzte eine Flutwelle in den Raum und veranlasste Lady Fitzwilliam, die Pflegerin keltischen Brauchtums, ihren Pelzmantel fester um die Schultern zu ziehen, zweifelsohne eine Reflexhandlung, denn nützen konnte es ja nichts. Bevor ich die Tür hinter mir schloss, sah ich noch Herrn von Perlhuhn, den Neomystiker, nicht den Abraham Santa Clara-Forscher, mir einen halb verächtlichen, halb traurigen Blick zuwerfen, als habe er die schmerzliche Pflicht übernommen, mir die allgemeine Enttäuschung wiederzuspiegeln. Er saß nun beinahe bis zu den Knien im Wasser, wie auch die Marquesa, die nicht mehr in der Lage war, die Pedale zu gebrauchen. Ich weiß allerdings nicht, ob sie beim Cembalo sehr wichtig sind. Ich dachte noch, dass, wenn das Stück eine Cellosonate gewesen wäre, man nun zur Unterbrechung gezwungen wäre, da im Wasser der Instrumentenkörper keine oder nur ungenügende Resonanz gibt. Es ist seltsam, an welch abwegige Dinge man in solchen Momenten oft denkt. In der Vorhalle war es plötzlich still, wie in einer Grotte. Nur von fern hörte man ein durch mancherlei Echo verstärktes Brausen. Ich entledigte mich meiner Frackjacke und schwamm nun mit kräftigen Bruststößen durch den sinkenden Palast der Pforte zu. Die von mir verursachten Wellen schlugen leicht gegen Wände und Säulen. Es klang wie in einem Hallenbad. Selten ist es einem vergönnt, in derartigem Rahmen Sport zu treiben. Kein Mensch war zu sehen. Die Dienerschaft war offensichtlich geflohen, und warum auch nicht? Sie hatte ja keine Verpflichtung der wahren und echten Kultur gegenüber, und die hier Versammelten bedurften ihrer Dienste nicht mehr. Draußen schien ein klarer, ruhiger Mond, als geschähe nichts, und doch versank hier, im wahren Sinne des Wortes, eine Welt. Wie aus weiter Ferne hörte ich noch die höheren Flötentriller Monsieur Bérangers. Er hat einen schönen Ansatz gehabt, das muss man ihm lassen. Ich band die letzte Gondel los, die das fliehende Personal übrig gelassen hatte, und stach in See. Durch die Fenster, an denen ich vorbeiruderte, stürzten nun die Fluten in den Palast und blähten die Portieren nassen Segeln gleich. Ich sah, dass sich die Gäste von den Sitzen erhoben hatten. Die Sonate musste zu Ende sein, denn sie klatschten Beifall, zu welchem Zwecke sie die Hände hoch über den Köpfen hielten, denn das Wasser stand ihnen bis zum Kinn. Mit Würde nahmen die Marquesa und Monsieur Béranger den Beifall auf. Verbeugen konnten sie sich allerdings unter den Umständen nicht. Nun erreichte das Wasser die Kerzen. Sie verloschen langsam und mit zunehmender Dunkelheit wurde es still. Der Beifall erlosch und verstummte wie auf ein schreckliches Zeichen. Plötzlich setzte das Getöse eines zusammenstürzenden Gebäudes ein. Der Palazzo fiel. Ich lenkte die Gondel seewärts, um nicht von herabfallendem Stuck getroffen zu werden. Es ist sehr mühsam, ihn aus den Kleidern bürsten zu müssen, hat sich der Staub einmal festgesetzt. Nachdem ich einige hundert Meter durch die Lagune in der Richtung auf die Insel San Giorgio hingerudert war, drehte ich mich noch einmal um. Das Meer lag im Mondlicht, spiegelglatt, als habe niemals irgendwo eine Insel gestanden. Schade um die Badewanne, dachte ich, denn dieser Verlust war nicht wieder gut zu machen. Der Gedanke war vielleicht hartherzig, aber man braucht ja erfahrungsgemäß einen gewissen Abstand, um ein solches Erlebnis in seiner ganzen Tragweite zu erfassen. Der Mörder. Das Holz der Wendeltreppe kracht, der kahle Mond verstört die Nacht. Ein Männlein kraucht auf krummem Stiege. Zerschmettert liegt ein altes Weib. Der Mörder bleibt zum Zeitvertreib ein Weilchen noch im Dunkel liegen. Da nimmt er sie an beiden Beinen und packt sie in den Brunneneimer und sieht den Mond, den blanken Runden, er denkt, o Haupt voll Blut und Wunden. Als die kleine Maus, die in der Mäusewelt geliebt wie keine andere gewesen war, in einer Nacht unter das Falleisen kam und mit einem Hochschrei ihr Leben hingab für den Anblick des Specks, wurden alle Mäuse der Umgebung in ihren Löchern von einem Zittern und Schütteln befallen. Mit unbeherrscht zwinkernden Augen blickten sie einander der Reihe nach an, während ihre Schwänze in sinnlosem Fleiß den Boden scheuerten. Dann kamen sie zögernd, einer den anderen stoßend hervor, alle zog es zu dem Todesort. Dort lag sie, die kleine liebe Maus, das Eisen im Genick, die rosa Beinchen eingedrückt, erstarrt den schwachen Leib, dem ein wenig Speck so sehr zu gönnen gewesen wäre. Die Eltern standen daneben und beäugten die Reste ihres Kindes. Ach, der kleine Kohn ist nun leider tot. Er ist an seinen Gespenstern gestorben. Er hat mir das oft vorausgesagt. Seine Gespenster hat er gesehen, der blinde kleine Kohn. Manchmal, wenn heller Tag war, dann fand man ihn zitternd und weiß in einem Winkel, die Beine hatte er so weit angezogen, dass die Oberschenkel gegen die eingesunkene Brust gepresst waren, zwischen den Knien lag der Kopf. Die winzigen, erschrockenen Fingerchen krampften sich um die Schuhspitzen. Wenn man ihn berührte, schrie es aus ihm. Der Schrei war so gellen, grauenhaft, dass man unwillkürlich losließ, als hätte man einen Stoß erhalten. So oft das geschah, war man ratlos wie bei dem ersten Mal. Dr. Mondmilch wurde gerufen. Sie streichelte ihn ganz wenig. Die Starrheit löste sich in Schluchzen auf. Er bekam Tropfen, wurde in sein Bett gelegt, schlief schlimm. Mechenmal rief, dass es bis auf die Straße schallte, Kohn ist wieder verrückt. In der letzten Zeit hatten sich die Anfälle gehäuft, besonders nachts. Die Ohnmachten waren tiefer, die nachfolgende Ermattung trostloser. Als an einem Abend Dr. Mondmilch eine Einladung des Tier- und Nervenarztes Bruno Bibelbauer folgend für längere Zeit weggegangen war, trat die Katastrophe ein. Der kleine Kohn lag bald tot im Bett. Mechenmal sagte, jetzt stört er einen wenigstens nicht mehr, wenn man schlafen will. Der fette Idiot Backberg freute sich auf die Beerdigung, die Köchin heulte und das Stubenmädchen Minna. Nora Neumann hatte sich in ein Zimmer eingeschlossen, ich glaube, sie dichtete. Die Russin Recher war verschwunden. Nachher fand Lenzlicht sie in dem Sterbezimmer. Sie saß auf dem Bett, hielt eine Hand Kohns verzückt an ihr Herz. Mit der rechten Hand zog sie das Lid seines rechten Auges hin und her. Ich hörte, wie sie weinte und sagte, das sei so interessant. Lenzlicht schimpfte wehmütig. Noch jetzt sagt Mechen mal, wenn er von dem kleinen Kohn spricht, der war ja verrückt. Ich bestreite das. Jeder nicht stupide Mensch hat dann und wann Erlebnisse, die mit den althergebrachten, allen zugänglichen Geschichten nicht in Einklang zu bringen sind. Manchmal ist man feinfühliger als sonst und als die anderen. Wenn man allein ist, die bekannten Dinge ruhiger sind, vielleicht wenn Abend ist bei einer halbhellen Lampe, in der Dämmerstunde, in einsamen Räumen, in Nächten, die keinen Schlaf tragen, da heben sich aus der Stille Geräusche, die ich niemals gehört habe, die ich nicht erklären kann. Ich schrecke auf, fürchte mich, will in die heiße Helligkeit zu vielen lustigen Menschen, will nicht hören, höre feiner. Die Stille reißt auseinander, alles klafft und klingt. Bewegung kommt in die Gegenstände, bösartige Schatten ängstigen. Alle Formen verlieren ihre Gewohnheit. Ich warte auf ein entsetzliches Wunder, auf Unkörper. Diejenigen, denen die Papiere zum Leben fehlten, stellten sich zum Sterben an. Der ganze Nordwestbahnhof war ein riesiger Warteraum. Man kam zwar an die Reihe, es dauerte aber eine Ewigkeit. Wer endlich im Zug lag, dankte Gott, und dass die Räder endlich rollten und die Lokomotive faucht, zischte und anhaltend pfiff, da hatte keiner der 45 noch eine Träne. Jeder Atemzug wurde zu einem Erlebnis und das Weinen eine Qual. Auch Tote weinen nicht. Die 45 waren gestorben. Herr und Frau Barth lagen dicht aneinander geschmiegt, so dicht hatten sie seit 15 Jahren nicht beisammen gelegen und spürten weder Schmerzen noch Kälte. Sie rochen nichts und sahen nichts. Sie hatten wirre Gedanken in diesem Halbschlaf. Sie sahen Antons offene Augen, groß und braun und ohne Wimpern. Sie sahen Wohlbrechts Augen, blau, ehrlich, ein bisschen wässrig vielleicht. Dr. Barth murmelte Adonai, Adonai, und Frau Dr. Barth bewegte ihre Lippen und schien Mama sagen zu wollen. Immer wieder pfiff der Zug. Antons Augen wurden größer und endlich so groß wie das Schwarze Meer, so groß und verrückt wie Odessa, so laut wie der Markt, so glänzend wie die Schiffe am Meer. Die Schrauben der Dampfer hämmerten monoton dasselbe Lied, Rosinen und Mandeln wird sein dein Beruf, und dabei wurde ich Arzt. Frau Barth sah den großen Rabbi von Tschernichow, der die stumme Rifkehle-Reden lehrte. Sie waren beide aus Odessa, der Herr Doktor und seine Frau, und selbst im Sterben waren sie noch in derselben Gasse, in der sie zusammen bereits als Vierjährige gespielt hatten, und jetzt fuhren sie beide nach Odessa zurück. Mit einem Umweg zwar über Wien, mit 40 Jahren Umweg und einem verkrüppelten Sohn, der zurückblieb, fuhren sie heim zu den Eltern und Verwandten, die auch längst tot waren. Bis nach Odessa kamen sie zwar nicht. Im polnischen Städtchen Oswiecim wurden sie von Uniformierten abgeholt und noch am selben Tag verbrannt. Fast Nacht. Wie ein Wolkenbruchband lag der Regenbogen über dem Bauch des Himmels, unter dem das runenalte Zauberland Hindlerien schon ein Jahr lang seinen inneren Jubel verkniffen hielt. Ab und zu entlud sich der in bescheidenen Boykottchen und Pogrömchen, jetzt aber beginnt ein frisches Jahr. Die starke Rinde des Ernstes schmilzt und der Pogrom wird zum Fasching. Für den barbarischen Pöbel des neuen Mittelalters ist der Jude wie der Satan auch eine lustige Person. Die seit etlichen Jahrzehnten wunderschöne Wahnfried klagte einschmeichelnd gegen den Regierenden: »Mein Verführerlein, man hat solchen Raubbau getrieben, dass zur Fastnacht das Pogrommaterial auszugehen droht. Entsetzlich!« »Recht hast, mein Millionenschönchen«, schmatzte der weniger hochbetagte als vielmehr tief umnachtete Landespapa. »Ich lasse für dieses Wild eine Schonzeit ausrufen.« Er drückte auf den Radiosilberknopf seines Westentaschenapparats. »Propagandi!« »Geh nicht zu weit, mein Eisbeutelchen«, warnte die halb so gefährliche Alte. »Schone ein paar Prozent, das genügt!« Man hatte die Akademiker, die Elite Hindleriens, auf Ahasver gehetzt. Und kultiviertes Gesindel räumt restloser auf. Man musste stoppen. Ahasver war allerdings bequemste Zielscheibe der Blitze, die sich sonst gegen die Hindler-Männer und Weiber gerichtet hätten. Aber man wollte jetzt schonen, denn der Antisee-Mitmensch, der den Juden vernichtet, begeht Selbstmord. Es war geplant, erklärte der Propagauner, das Ghetto wiederherzustellen. Den Volksgenießern läuft das Wasser schon im Munde zusammen. Hindler zupfte an seinem Zahnbürstenbärtchen. »Ihr verludert mir das Judenmaterial. Wartet mit der langen Messernacht. Erst mästen, dann abkehlen. Schonzeit. Irgendwie Leuten beizubringen, etwa Jude schließlich leider auch Mensch oder so. Ärzte zu dirigieren, dass Juden wie Kaninchen hecken, an Rabbi Hebräisch stilisiert das Hakenkreuz.« Propaganew berief Ministerkonferenz. »Ich fürchte«, stampfte er mit seinem Klumpfuß, »das Volk, das bekanntlich ebenso gern Hosianna wie Kreuzige ruft, wird das Kreuzigen just am Fasching verlernen.« »Falsche Psychologie«, meckerte der außerordentlich äußerliche Innenminister. »Eingeklemmte Affekte fahren nur desto toller heraus. Das Standesamt zum Beispiel verdrängt nur den Zank, der nach dem Honigmond umso knalliger explodiert. Wer Krieg will, muss Frieden zu machen, scheinen.« »Ducis voluntas suprema lex«, behauptete seltsamerweise der Dux selber. Eigenhändig heftete er das hakenkreuzartige Wappen Davids an die Rockklappe des Rabbi und ließ ihm sein Antlitz leuchten. »Ich genehmige Dankgottesdienst in Synagoge.« Kraft Propagockels ausgezeichneter Regie schrie unten das Volk »Juda, du Recke!« und Wahnfried stickte den Teppich vorm Allerheiligsten des Tempels. »Hast du nicht gesehen?« stürzte sich die Volksliebe voller Wut auf die bisher Massakrierten. »Wo man nur einen Juden sah, trug man ihn im Triumph auf Händen. Börsenmaklern wurden die Motoren ausgespannt. Mythologin Gagda Möbels entdeckte, dass Wotan im Profil wie Jehova ausschaut. Man übernahm sich dermaßen im anbefohlenen Philosemitismus, dass Wahnfried wieder nach einem Pogrom schluchzte. Hitler der Erste berief die Minister. Da war guter Rat teuer. Die Masse arrangierte nämlich umgekehrte Pogroms voller Judenliebe. Nazis ließen sich beschneiden. Der Reichswehrpfarrer schlug das Alte Testament auf. Das Volk, berauscht, litt nicht, dass man seinen Juden das krause Haar krümmte. Vergebens verpropagiftete man die Presse. Sogar der Mob der Philosophieprofessoren geriet nicht mehr in die hochnotwendige Pogrom-Ekstase. Der geniale Proper Kotzebu erfand den Ausweg. »Bon«, radiolte er, »es lebe der J.« »Aber es gibt ja noch tote Juden auf dem Friedhof.« »Hei, das war ein Hieb- und Stichwort.« Unter Vorantritt der geist- und leibvollsten Dozenten verwandelten die gelehrigen Studenten den wohligen Ruhe in den frivoligsten Rummelplatz. Tote können gar nicht tot genug sein. Man applanierte Gräber, entwertete Leichen zu Fußlatschen, schlug sich mit ihren Knochen wie mit Karnevalspritschen. Professor von Goy-Rusche spürte mit Wünschelruten nach Goldgebissen. Jost schlug vor, ein russisches Karussell zu machen. Aus Grabgittern baute man ein Riesenrad, worin Leichensteine als Schaukeln hingen. Man bestrich sie mit braunen Farben und hinterher waren die Röcke der Studentinnen tiefsinnig mit Nekrologen bedruckt. Särge gaben herrliche Wippen ab. Richtig, witterte das Volk Lunte. Einen derartigen Fasching mochten sich auch die enragiertesten Philosemiten lieber doch nicht rauben lassen. Umsonst rang der Rabbi die Hände. Man machte einen Hampelmann aus ihm, der neckisch von einer Schaukel herabhing. Da platzte der Regenbogen, der wie ein Wolkenbruchband über Hindleriens Himmelsbauch gespannt war, und Wahnfried, die mit Gefolg im Auto herbeisauste, schmeckte die Dusche des heftigsten Wassersturzes. »Welch symbolische Taufe«, rief der Propagokuk. Noch im Verscheiden äußerte maliziös ein bissiger Semit, »Jüngster Tag, bestes Kosmetikum für überalterte Bottes.« Professor von Goy-Rusche, mit einem bis zum Bersten gefüllten Rucksack voller Goldgebisse, nieste obenhin, »Der Intellekt ist eine jüdische Erfindung, muss weg. Dann wird unser Leben zum Mardi Gras, ohne allen Aschermittwoch.« Tausende sind in Deutschland und Österreich gemordet worden, weil sie den so heldenhaften wie aussichtslosen Versuch gewagt haben, die Herrschaft der Bestialität und Stupidität zu unterminieren. Die Gefahr besteht, dass die Erinnerung an solche Taten der Heimat verdunkelt werden könnte von der Erinnerung an die Schandtaten, die dort verübt wurden. Es ist leider wirklich so, dass die Millionen Menschen, die von Deutschen gemordet wurden, den Blick verstellen auf jene tausende gemordete Deutsche. Eine optische Störung, wie man begreifen muss und vielleicht entschuldigen mag mit der begrenzten Aufnahmefähigkeit des menschlichen Auges und des menschlichen Herzens. Diese vielen Millionen hatten nicht einmal, wie jene tausend, das kärgliche moralische Benefizium eines ursächlichen Zusammenhangs zwischen ihrem Tun und ihrem Leiden. Da man daheim nicht alle Stützen und Freunde des Hitler-Regimes loswerden kann, teils weil man sie braucht, teils weil man eben nicht kann, müssen Anti-Nazi und Nazi einen Modus vivendi finden. Mit anderen Worten, die zufällig nicht umgebracht wurden, müssen ihren Frieden machen mit denen, die zufällig nicht mehr dazu gekommen sind, sie umzubringen. Es war ein edler Mann, der um die Abendzeit in Gedanken versunken die Landstraße einherging. Er war noch nicht weit außerhalb der Stadt, es dunkelte bereits, und er gelangte an den Rand eines Waldes. Da sprang ein Mann hervor, ohne Kopfbedeckung und in Hemdsärmeln, eine Lanze in der Hand. Er war von kleiner, untersetzter Statur, hatte einen großen Kopf, dichtes, schon ergrautes und ganz zerrauftes Haar, sein Mund war überaus breit, die Lippen dick und durchaus wulstig, und seine kleinen grauen Augen sahen aus, als ob sie gemütlich lächelten. Mit einem Satze war er an der Seite des Spaziergängers und stieß die Lanze nach ihm. Dieser aber hatte sich rasch genug gewendet und zog einen Dolch hervor. Der andere wich nun ebenfalls rasch aus und trachtete dem Mann immerfort starr anblickend, mit der Lanzenspitze hinter seinen Rücken zu kommen. Sie drehten sich nun umeinander, der Mann mit dem Dolche im Mittelpunkt, und der andere lief unausgesetzt die Lanzenspitze nach seinem Genick hinrichtend um ihn herum, konnte aber nicht zum Stoß gelangen, weil jener sich gleichzeitig um sich selbst drehend immer weiter lief. Der Mann aus dem Walde begann zu lächeln. Der Speichel trat aus seinem Mund und er rief mit heiserer Stimme: »No was denn?« Und immer wieder: »No was denn?« Und immer wieder: »No was denn?« Der Mann im Zentrum, der bei seinen Bewegungen bald ermüdete, horchte nun auf diese Ausrufe und sah mit immer größerer Aufmerksamkeit auf die sonderbare Gestalt, die da wie ein Hund um seinen Herrn um ihn hertanzte. Während er ihn zu betrachten fortfuhr, brachte dieser immer noch, um ihn herumlaufend und unter allerlei komischen Bewegungen seines Oberkörpers, in einem gewissen Moment die Lanzenspitze ganz nahe an jenes Nacken, ohne dass dieser darauf achtete. »No, was ist denn?« rief der Kleine wieder und lächelte hierzu mit dem ganzen Gesicht. Dabei fühlte dann der Spaziergänger hinter seinem Rockkragen ein Hin- und Herreiben des Lanzeneisens, und es war ihm das gar nicht unangenehm. Da hierbei der Kleine ihm immer in die Augen sah und lächelnd den Speichel aus seinem breiten Munde stieß, so wurde der Mann im Zentrum immer heiterer gestimmt, hörte allmählich auf, seinen Platz zu wechseln und begann endlich, den Dolch hoch in der rechten haltend, laut zu lachen. Während er den Mann aus dem Walde in dieser Weise mit einer Art von Neugierde anblickte, entstand eine kleine Pause, und dann stieß dieser plötzlich die Lanzenspitze mit größter Wucht in das Genick des anderen, ließ sie einen Augenblick drin, wobei er sie noch mit beiden Händen festhielt, sah hierbei ruhig und wie forschend dem Gestochenen ins Gesicht und zog dann die Lanze aus dem Nacken. Ein dicker Blutstrahl schoss aus der Wunde, und der Spaziergänger fiel mit einem dumpfen Schrei tot zu Boden hin. »Äh!« rief der Kleine aus und streckte die Zunge nach dem Toten heraus. Während er dessen Taschen zu durchsuchen begann, kam atemlos ein Mann aus dem Halbdunkel der Landstraße hinzu, der die Szene aus der Ferne mit größtem Entsetzen beobachtet hatte, und, unfähig zu sprechen, stand er plötzlich vor dem Mörder. »Ich weiß nicht, was er von mir hat haben wollen«, rief in weinerlichem Tone der Mörder aus, als er den Fremden neben sich bemerkte. Aber dieser, der den ganzen Vorgang mit angesehen hatte und vor Aufregung nicht imstande gewesen war, durch Zurufe den Mörder abzuschrecken, konnte auch jetzt noch kein Wort hervorbringen. So sehr hatte der unendliche Gram über den Hohn in diesen Worten und im Tone des Mörders ihm die Kraft zu sprechen geraubt. Und als ihm immer deutlicher ins Bewusstsein drang, was eigentlich hier vorgegangen war, dass ein Mensch ein anderes menschliches Individuum nicht nur vernichten, sondern es dabei mit behaglichem Humor, einer listigen und witzigen Berechnung unterwerfen und dann noch über dessen Tod scherzen konnte. Da vermochte er dieses Schreckliche nicht zu überleben. Das Herz zersprang ihm und er fiel neben dem Toten leblos nieder. Hier erwachte der Träumer aus tiefster Beklemmung und lautem Stöhnen, denn er selbst war jener Dritte gewesen, der zu den beiden auf der Landstraße hinzugetreten war. »Was würde mein Freund erst dazu sagen?« sprach er zu sich selbst. Hier hätte auch eine Warnung nichts genützt, denn die Gefahr war von allem Anfang an doch deutlich genug zu sehen. Vom Tode, von der Furcht des Todes, hebt alles Erkennen des All an. Die Angst des Irdischen abzuwerfen, dem Tod seinen Giftstachel, dem Hades seinen Pesthauch zu nehmen, das vermisst sich die Philosophie. Alles Sterbliche lebt in dieser Angst des Todes. Jede neue Geburt mehrt die Angst um einen neuen Grund, denn sie mehrt das Sterbliche. Ohne Aufhören gebiert Neues der Schoß der unermüdlichen Erde und ein jedes ist dem Tode verfallen. Jedes wartet mit Furcht und Zittern auf den Tag seiner Fahrt ins Dunkel. Aber die Philosophie leugnet diese Ängste der Erde. Sie reist über das Grab, das sich dem Fuß vor jedem Schritt auftut. Sie lässt den Leib dem Abgrund verfallen sein, aber die freie Seele flattert darüber hinweg. Dass die Angst des Todes von solcher Scheidung in Leib und Seele nichts weiß, dass sie »Ich, ich, ich« brüllt und von Ableitung der Angst auf einen bloßen Leib nichts hören will, was stellt das die Philosophie? Mag der Mensch sich wie ein Wurm in die Falten der nackten Erde verkriechen vor den herzischenden Geschossen des blind unerbittlichen Tods, mag er es da gewaltsam unausweichlich verspüren, was er sonst nie verspürt, dass ein Ich nur ein Es wäre, wenn es stürbe, und mag er deshalb mit jedem Schrei, der noch in seiner Kehle ist, sein Ich ausschreien gegen den Unerbittlichen, von dem ihm solch unausdenkbare Vernichtung droht? Die Philosophie lächelt zu all dieser Not ihr leeres Lächeln und weist mit ausgestrecktem Zeigefinger das Geschöpf, dem die Glieder in Angst um sein Diesseits schlottern, auf ein Jenseits hin, von dem es gar nichts wissen will. Denn der Mensch will hier gar nicht irgendwelchen Fesseln entfliehen. Er will bleiben. Er will leben. Ich bin hierher gekommen aus freiem Willen. Ich bin aus keinem Zug geladen worden. Ich bin nicht mit Knüppeln in dieses Gelände getrieben worden. Ich komme 20 Jahre zu spät hierher. Im Augenblick, in dem die Sonne versinkt, steigen die Bodennebel auf und schwelen um die niedrigen Baracken. Die Türen stehen offen. Irgendwo trete ich ein. Und dies ist jetzt so. Hier ist das Atmen, das Flüstern und Rascheln noch nicht ganz von der Stille verdeckt. Diese Pritschen in drei Stockwerken übereinander an den Seitenwänden entlang und entlang des Mittelteils sind noch nicht ganz verlassen. Hier im Stroh, in den schweren Schatten, sind die tausend Körper noch zu ahnen. Ganz unten, in Bodenhöhe, auf dem kalten Beton. Oben, unter dem schräg aufsteigenden Dach, auf den Brettern, in den Fächern, zwischen den gemauerten Tragwänden dicht aneinander. Sechs in jedem Loch. Hier ist die Außenwelt noch nicht ganz eingedrungen. Hier ist noch zu erwarten, dass es sich regt da drinnen, dass ein Kopf sich hebt, eine Hand sich vorstreckt. Doch nach einer Weile tritt auch hier das Schweigen und die Erstarrung ein. Ein Lebender ist gekommen, und vor diesem Lebenden verschließt sich, was hier geschah. Der Lebende, der hierher kommt, aus einer anderen Welt, besitzt nichts als seine Kenntnisse von Ziffern, von niedergeschriebenen Berichten, von Zeugenaussagen. Sie sind Teil seines Lebens. Er trägt daran, doch fassen kann er nur, was ihm selbst widerfährt. Nur wenn er selbst von seinem Tisch gestoßen und gefesselt wird, wenn er getreten und gepeitscht wird, weiß er, was dies ist. Nur wenn es neben ihm geschieht, dass man sie zusammentreibt, niederschlägt, in Fugen lädt, weiß er, wie dies ist. Jetzt steht er nur in einer untergegangenen Welt. Hier kann er nichts mehr tun. Eine Weile herrscht die äußerste Stille. Dann weiß er, es ist noch nicht zu Ende. Meine Sätze erläutern dadurch, dass sie der, welcher mich versteht, am Ende als unsinnig erkennt, wenn er durch sie, auf ihnen, über sie hinausgestiegen ist. Er muss sozusagen die Leiter wegwerfen, nachdem er auf ihr hinaufgestiegen ist. Er muss diese Sätze überwinden, dann sieht er die Welt richtig. Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. dieser verspätete Schrei. Im Nachtflug hörten Sie heute Texte von Günther Anders, H.G. Adler, Jean Améry, Anton Kuh, Leo Beck, Elias Canetti, Alfred Döblin, Sigmund Freud, Wolfgang Hildesheimer, Jakob van Hoddis, Franz Kafka, Alfred Lichtenstein, Jakob Lind, Mynona Salomo Friedländer, Alfred Polgar, Josef Popper-Lynkhäus, Franz Rosenzweig, Peter Weiß und Ludwig Wittgenstein. Auswahl Hans Hütt. Es sprachen Wolfram Haag und Hans Hütt.